بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Alles auf mit Allah, dem Herrn der Welten, um Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Die heutige Sura, die wir uns näher anschauen möchten, ist Surat. Die heutige Surat, die wir uns näher anschauen möchten, ist Surat Al-Shams. Surat Al-Shams. Surat Al-Shams ist die Surah Nummer 91. Und wie gewohnt werde ich erst einmal die deutsche Übersetzung vorlesen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle und dem Mond, wenn er ihr folgt und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt und der Nacht, wenn sie sie überdeckt und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. Als Allahs Gesandter zu ihnen sagte, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge, und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder, und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Und er, Allah, fürchtet nicht die Folgen davon. Surat Al-Shams, das sind die 15 Ayat von Surat Al-Shams, ist unter Übereinkunft eine mekkanische Sura. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt am Anfang, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. Und wir haben gesagt, wenn man im Deutschen sagt bei, dann ist das ein Schwur, als würde man sagen, ich schwöre bei der Sonne und ich schwöre bei ihrer Morgenhelle. Im Arabischen ist es der Buchstabe Wow. Und der Buchstabe Wow im Arabischen kann unter anderem bedeuten und. Und in diesem Fall bedeutet es wie im Deutschen bei. Und man erkennt es meistens daran, dass das Wort eine Kasra hat, wie in diesem Fall Washamsi. Oder in der nächsten Ayah Wal-Qamari. Allah subhanahu wa ta'ala, wie Qatada ibn Du'amah rahimahullah ta'ala gesagt hat, wenn er bei etwas schwört, dann schwört er bei einer Sache, weil sie etwas Gewaltiges ist, und die Zeichen, bei denen Allah schwört, oder diese Geschöpfe, bei denen Allah schwört, sind alles deutliche Zeichen am Horizont im Himmel, an denen man erkennt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jedes Zeichen, auf Arabisch Ayah, ist ein Hinweis darauf, dass es jemanden gibt, der es erschaffen hat. Denn es gibt kein Geschöpf, ohne dass es einen Schöpfer dazu gibt. Genauso wie es kein Buch gibt, ohne dass es jemanden gibt, der dieses Buch geschrieben hat. Oder habt ihr schon mal gesehen, ein Buch, zu dem es keinen Autor gibt? Und genauso diese Geschöpfe, jedes einzelne Geschöpf, du, ich, die Gestirne, und Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei diesen deutlichen Zeichen, weil sie niemand leugnen kann und niemand Anspruch erheben kann, diese Geschöpfe erschaffen zu haben, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welt. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei der Sonne. Die Sonne, durch die haben wir zahlreiche Gunsterweisungen. Besser gesagt, ohne der Sonne können wir gar nicht auf dieser Erde leben. Die Wärme, die die Sonne uns schenkt, die Energie, die wir durch diese Sonne sparen. Man stelle sich vor, wie viele Rohstoffe man verbrauchen müsste, um Licht zu erzeugen für die Menschen tagsüber. Oder um Wärme zu erzeugen, oder um vieles andere. Und heutzutage kann man sogar mit der Sonnenenergie Strom erzeugen und vieles andere. All dies ist eine, steckt in diesem Schwur drin, und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie viel Gutes wir durch dieses Sonnenlicht bekommen. Und auch das Sonnenlicht, subhanallah, weiß jeder, ist besser und angenehmer für das Auge als das künstlich erzeugte Licht. Jeder Mensch kann besser lesen mit natürlichem Licht als mit künstlich erzeugtem Licht. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. Bei und dem Mond, wenn er ihr folgt. Der Mond ist eines der Gestirne unseres unseres Sonnensystems, ein deutliches Zeichen, das uns ebenfalls Licht schenkt, auf indirekte Art und Weise. Denn man sagt, dass der Mond das Licht der Sonne reflektiert, und deswegen erscheint uns die Nacht an bestimmten Tagen des Mondmonats sehr hell. Und an anderen Tagen des Mondmonats erscheint uns die Nacht sehr dunkel, weil der Mond, wie wir wissen, zu und abnimmt. Der Mond, Allah subhanahu wa ta'ala, schwört hierbei und sagt, dass er ihr folgt. Das heißt, er folgt der Sonne. Inwiefern folgt er der Sonne? Ganz einfach, ein Mondmonat oder die Sonne und der Mond verlaufen im Laufe des Monats verschiedene Phasen, laufen durch verschiedene Phasen durch. Und in der ersten Hälfte eines Mondmonats geht die Sonne immer unter und der Mond direkt danach. Und am Ende geht der Mond, ist es genau umgekehrt. Okay? Und deswegen wissen wir, dass am Ende des Monats, wenn wir zum Beispiel den Neumond von Ramadan erwarten, da ist diese Sache sehr, sehr deutlich. Denn kurz bevor der neue Monat eingetroffen ist, ist es immer so, dass der Mond untergeht und danach die Sonne. Und deswegen können wir den Mond nicht sehen. Und irgendwann mal geht der Mond gleichzeitig mit der Sonne unter. Und irgendwann einmal, und das ist genau am Anfang des Monats, geht die Sonne unter und danach erst der Mond. Und deswegen können wir dann die Sichel am Horizont sehen oder nicht. Und dementsprechend fasten wir oder nicht. Insofern, subhanallah, Allah Azza wa Jal, der diese Phasen erschaffen hat, höchst präzise, sodass wir unsere Termine ausrichten können danach und dass wir unser Fasten ebenfalls ausrichten können nach diesen Gestirnen, die Allah Azza wa Jal im Himmel erschaffen hat, für uns. Für unsere Gottesdienste hat er diese Himmelsgestirne erschaffen. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, er sagte, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, sie fragen dich nach den Mondphasen, ja, oder nach den Neumonden, sprich, قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ, sinngemäß, sie sind dafür da, dass die Menschen die Zeit kennen und ebenfalls die Hajj, also wissen, wann die Hajj stattfindet. Allah schwört weiterhin und sagt, und natürlich darauf hinweisen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das schwört, dann irgendwann einmal kommt der Grund, warum er geschworen hat. Und den erwarten wir. Aber Allah subhanahu wa ta'ala führt seinen Schwur weiter. Und er sagt, und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt. Der Tag, wenn er sie erscheinen lässt. Wen lässt der Tag erscheinen? Im Arabischen kann es sich beziehen, entweder auf die Sonne. Der Tag lässt die Sonne prall im Himmel erscheinen, sichtbar machen. Er macht sie sichtbar. Oder es bezieht sich auf die Dunya, die gesamte Welt. Und die dritte Ansicht ist ebenfalls ähnlich wie die zweite, bezieht sich auf die Tiere und alles, was auf dieser Erde herumläuft. All dies wird durch den Tag deutlich sichtbar. Auch eines der Wunder Allah subhanahu wa ta'ala, durch das er seine Allmacht demonstriert, wann er will, lässt er die Menschen, die Geschöpfe sichtbar sein, und wann er will, nimmt er uns das Licht weg und lässt uns in Dunkelheit zurück. Und all dies aufgrund seiner Barmherzigkeit, denn wäre da nicht die Nacht, könnte man nicht in Ruhe schlafen, und wäre da nicht der Tag, könnte man nicht nach seinem Rizq streben. Allah sagt in der vierten Ayah, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt. und bei der Nacht, wenn sie sie überdeckt. Das heißt, und bei der Nacht, wenn die Nacht die Sonne überdeckt. Ebenfalls eines der Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala, durch das wir unsere Zeiten kennen. Stellt euch vor, es wäre 24 Stunden lang Tag. Wie sollte ein Mensch subhanallah erkennen die Uhrzeit? Und gerade damals, liebe Geschwister, und man hatte keine Uhren gehabt, die man einstellen könnte. Ja? Und auch die Uhren, die wir haben, also dass man nicht denkt, dass wir die Sachen nicht mehr brauchen, auch unsere Uhren sind eingestellt auf diese Gestirne und den Verlauf der Gestirne. Und deswegen wissen wir, das Sonnenjahr hat ja 365 Tage, richtig? Aber eigentlich 365,25. Ja? Und deswegen alle vier Jahre machen sie ein Schaltjahr, den 29. Februar, ja? Damit das eben ausgeglichen ist. Insofern ist alle unsere Zeitrechnung, sowohl das Sonnenjahr als auch das Mondjahr, als auch die Tageszeit, 24 Stunden ist von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Das sind 24 Stunden. Oder von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, wie du möchtest. Alhamdulillah, der diese Geschöpfe erschaffen hat, all dies hat er dem Menschen dienstbar gemacht und weist auf die gewaltige Stellung des Menschen an sich hin. Und der Mensch macht mit dem, was Allah ihm gegeben hat, bestimmt macht er. Entweder ist er dankbar oder er ist undankbar. Allah sagt, und dem Himmel und dem, der ihn erbaut hat. Das sind also zwei Schwure. Allah schwört beim Himmel. Und was lässt sich wissen, was der Himmel ist? Der Himmel ist eine Angelegenheit, dessen Größe und dessen Ausmaß nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht einmal die Grenzen des Himmels sichtbar gemacht. Der Himmel ist so groß, dass man nicht einmal weiß, wo er endet. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, man fliegt über die Wolken und plötzlich sieht man, dass es über den Wolken immer noch einen Himmel gibt, der noch weiter ragt. Und man sieht nicht die Grenzen. Obwohl wir wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht- und Himmelsreise an Grenzen gestoßen ist. Weil er hat erst den ersten Himmel, erst durch das Tor des ersten Himmels in den zweiten Himmel rein und dann durch das nächste Tor in den dritten Himmel rein und so weiter und so fort. Aber all diese Himmel scheinen so weit voneinander entfernt zu sein, dass der Mensch nicht diese Grenzen sehen kann und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Aber damit man sich bewusst macht, wobei Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und all dies ist den Menschen dienstbar gemacht. Das heißt, all dies erschaffen, damit der Mensch in dieser Welt leben kann und damit er die Zeichen sieht, durch die er an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Denn jeder gesunde Mensch, jeder vernünftige Mensch, der über die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala nachdenkt, der kommt zum Entschluss, dass es nur einen Herrn gibt, der all dieses Universum reguliert und leitet und aufs Genaueste erschaffen hat und alles läuft nach einem festgesetzten Plan und er kommt zum Entschluss, dass dieser Herr der Herr der Weltenbewohner ist und dass er der Einzige ist, der es würdig ist, angebetet zu werden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht im Koran, dass die Tatsache, dass er der Schöpfer von allem ist, der Grund ist dafür, oder Ursache ist dafür, dass er alleine angebetet werden muss, subhanahu wa ta'ala. Als er sagt, ja, ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, Surat Al-Baqarah, o ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat. Als würde er sagen, dient eurem Herrn, weil er euch erschaffen hat. Insofern ist, wie wir aus der fünften Aya lernen, der Himmel etwas Erschaffenes. Und der Himmel ist nicht einfach ein leerer Raum. Ja, sondern der Himmel ist ein Geschöpf Allahs. Sogar wenn wir von einem Vakuum sprechen, ist es nichts im eigenen Sinne, im wirklichen Sinne. Warum? Weil es ist ein Raum. Okay? Und auch dieser Raum ist ein Geschöpf Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ihn, dass er ihn gebaut hat. Er schwört subhanahu wa ta'ala. Er sagt, ich schwöre beim Himmel und bei dem, der ihn gebaut hat. Und so zeigt uns Allah wieder, dass er das Recht hat, bei sich zu schwören und bei allem zu schwören, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und wie wir auch in Surat Al-Layl gesagt haben, kann man dieses arabische Wort, im Arabischen heißt es was-sama'i wama banaha, man würde es als erstes übersetzen, man würde denken, dass es wie folgt heißt, ich schwöre beim Himmel und was ihn erbaut hat, aber wir haben erklärt, dass das Wort ma, wie in der anderen, in der Surat Al-Layl, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dass das Wort Ma im Sinne von man im Arabischen oder al-Ladhi übersetzt werden kann in diesem Fall. Deswegen bedeutet es und dem Himmel, der ihn erbaut hat, ein Relativsatz. Oder die zweite Art zu übersetzen, haben wir auch in Surat al-Layl erwähnt, und zwar, dass das Wort ma, der, wie heißt es auf Arabisch, ein Masdar ist, und das würde man wie folgt übersetzen, man würde sagen, und ich schwöre bei dem Himmel und der Erbauung des Himmels. Und ich schwöre beim Himmel und bei der Erbauung des Himmels. Denn der Himmel ist ein gewaltiges Geschöpf. Er ist wie ein Dach für uns Menschen auf dieser Erde. Und er ist auch tatsächlich, wie die Gelehrten uns der Physik uns erklären, ein Schutz für uns vor den schädlichen Strahlen der Sonne. Allah sagte, und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat. Also schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Erde, die wir kennen, und dem, der sie ausgebreitet hat, er subhanahu wa ta'ala. Und auch hier können wir wieder übersetzen und sagen, und der Erde und ihrer Ausbreitung. Das heißt, Allah schwört bei seiner Erschaffung, beziehungsweise, Entschuldigung, bei seiner Tat, und zwar hier die Ausbreitung dieser Erde. Denn diese Erde, sie ist ausgebreitet worden in alle Richtungen, Norden, Süden, Westen, Osten, und sie ist so ausgeweitet worden, dass man in die Ferne schauen kann und es kommt einem so vor, als wäre es die Erde flach. In Wirklichkeit macht sie eine Beugung und wenn man immer geradeaus weiterlaufen würde, dann würde man an dem gleichen Punkt ankommen, von dem man ausgelaufen ist. Und aber trotzdem sieht es aus, als wäre sie wie ein Teppich ausgebreitet und ausgedehnt worden für den Menschen. Und wie Allah das gemacht hat, Allahu A'lam, wie die Erde zuvor aussah und wie er sie nachher so ausgebreitet hat, nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Und wenn wir das gesehen hätten, dann würden wir erkennen, dass es tatsächlich diese Beschreibung der Ausbreitung der Wahrheit vollkommen entspricht. Allah sagte, und einer jeden Seele und der sie zurecht geformt hat und dem, der sie zurecht geformt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen und hat auch seine Seele erschaffen. Auf Arabisch Nafs oder man sagt auch auf Arabisch Ruh. Und im Allgemeinen meint man dasselbe, nur dass man den Begriff Ruh verwendet, wenn die Seele den Körper verlassen hat. Und sollte die Seele im Körper sein, dann sagt man Nafs oder Ruh. Aber wenn die Seele außerhalb des Körpers ist, sagt man eher Ruh statt An-Nafs, Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Und einer jeden Seele und der sie zurechtgeformt. Allah hat hier in diesen Formen, in diesen Ayat, in denen er geschworen hat, bei zwei verschiedenartigen Dingen geschworen. Einmal bei der Welt des Sichtbaren und einmal bei der Welt des Unsichtbaren. Die Welt des Unsichtbaren ist, wie hier, wie wir gesehen haben, die Seele. Und in die Welt des Unsichtbaren, die Welt des Sichtbaren sind die vorangegangenen Geschöpfe, wobei Teile davon für uns ebenfalls nicht sichtbar sind. Und diese Ayah weist darauf hin, dass die Seele etwas ist, das eine Form hat. Auch wenn wir sie nicht sehen können, aber sie ist etwas, was eine Form hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Das heißt, er schwört bei der Seele und dem, der sie zurecht geformt hat, subhanahu wa ta'ala. Und auch was wir vorher gesagt haben, über das Wort Ma im Arabischen, können wir auch hier wieder anwenden. Und wir könnten die Ayah auch wie folgt übersetzen. Und einer jeden Seele und ihrer Zurechtformung. Und wenn wir sagen, dass man die Ayah auf die eine Art übersetzen kann und auf die andere Art übersetzen kann, dann meinen wir damit in der Regel, dass beide Arten der Übersetzungen korrekt sind. Und es gibt eine Regel im Tafsir, die lautet, wenn eine Ayah sowohl das eine bedeuten kann, als auch das andere bedeuten kann, und es keinen Hinweis darauf gibt, dass die eine richtig ist und die andere falsch, und diese beiden Erläuterungen, diese beiden Übersetzungen sich nicht widersprechen, dann gehen wir davon aus, dass diese Ayah, dass es beide Bedeutungen beinhaltet. Wie auch nicht, wo es doch die Worte des Herrn der Welten sind. Und ein Wort zweifellos mehr als eine Bedeutung in sich verbergen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen diese beiden Dinge eingegeben. Das heißt, nach manchen Tafsir-Gelehrten, er hat es ihnen erklärt. Er hat ihnen erklärt, was es bedeutet, sittenlos zu sein und was es bedeutet, gottesfürchtig zu sein. Und die deutlichste Erklärung, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, ist eben die Erklärung durch den Koran, Al-Karim und durch die authentische Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch wurde diese Ayah ausgelegt im Sinne von Tawfiq, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen diese Sache in sein Herz setzt. Das heißt, wenn Allah will, dass der Mensch etwas durch seine Irada, Kaunia, durch seinen universellen Willen, wenn Allah will, dass der eine Mensch etwas Gutes macht, dann gibt er ihm verleiht er ihm diesen Erfolg und gibt ihm die Kraft in seinem Herzen, diese gute Sache letztendlich umzusetzen. Und wenn er, subhanahu wa ta'ala, durch seinen universellen Willen will, dass der Mensch etwas Schlechtes macht, dann gibt er ihm in sein Herz die Sittenlosigkeit, damit er diese sittenlose Tat umsetzt und dafür dann zur Rechenschaft gezogen wird. Und ansonsten, durch seinen gesetzlichen Willen, subhanahu wa ta'ala, durch seine Irada Shar'iyya, er will nur Gutes für die Menschen und er will für sie nichts Schlechtes. Allah sagte in der 9. Ayah genau das, wofür er die ganze Zeit geschworen hat, subhanahu wa ta'ala. Denn wir, liebe Geschwister, wenn wir diese Sura verinnerlichen, dann erkennen wir an ihr etwas, was wir in keiner anderen Sura des Koran wiederfinden. Wir finden in vielen Suren vor, dass Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Bei einer Sache oder bei einer anderen Sache. Das findet man vor. Aber eine Stelle, bei der Allah subhanahu wa ta'ala 11 Mal hintereinander schwört, das gibt es nur in Surat al-Shams. Und umso gewaltiger muss das sein, was er subhanahu wa ta'ala uns mitzuteilen hat. Und wir zählen die Stellen noch einmal. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. Und dem Mond, wenn er ihr folgt. Und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt. Und der Nacht, wenn sie sie bedeckt, überdeckt. Und dem Himmel und dem, der ihn erbaut hat oder aufgebaut hat. Und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat. Und einer See und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat. Und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Also wie mitgezählt hat, hat gesehen, dass es 11 Schwüre sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was will er uns sagen? Er will dir Folgendes sagen. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Der Mensch hat es selbst in der Hand, den guten Weg zu gehen oder den schlechten Weg zu wählen. Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sagte, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ, wir haben ihm gemäß die beiden Wege vorgegeben. Den Weg der Sittenlosigkeit und den Weg der Gottesfurcht. Und jetzt obliegt es dem Menschen, den Weg selbst zu gehen. Und wenn er sich läutern will, wenn er den guten Weg gehen will, muss er seine Seele läutern, reinigen, sauber halten. Und das geht nur durch 2 Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala in vielen zahlreichen Ayat deutlich erwähnt hat. Einmal Iman und das andere ist die rechtschaffene Tat. Diese beiden Dinge sind diejenigen, die die Seele sauber halten, reinhalten. Zakka auf Arabisch bedeutet sauber reinhalten und auch vermehren. Aber in diesem Fall geht es hier um die Läuterung des eigenen Charakters und der eigenen Seele. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht, dass das der Weg zum Erfolg ist. Und die Seele, darauf weisen wir immer wieder hin, ist ein Geschöpf, das du mit deinen eigenen Augen nicht gesehen hast. Und du weißt auch nicht, wie diese Seele funktioniert. Und deswegen musst du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Und wenn er dir sagt, deine Seele wird sauber, indem du deine Gebete verrichtest. Dann musst du dich auf Allah verlassen. Und du kannst nicht sagen, Alhamdulillah, ich bin ein guter Muslim, auch später nicht, und guck mal, der andere, der betet, und der macht trotzdem das und das und das. Ja? Die Seele ist eine Angelegenheit von Al-Ghaib, von Verborgenen, von der verborgenen Welt. Die kannst du nicht sehen. Du kannst nicht wissen, ob deine Seele gut ist oder schlecht ist. Wir reden nicht von einem Gefühl. Wir reden von einem Geschöpf, das in dir ist und was dich wesentlich ausmacht. Und diese Sache, Wohlergehen, das heißt, das Paradies erlangen, wird nur jemand, der sie, die Seele, reinhält, sauber hält. Und das geht eben nur, indem man den Sünden aus dem Weg geht, denn die Seele wird verschmutzt, verunreinigt durch Haram, und indem man Iman hat und gute, das heißt rechtschaffene Werke vollzieht. Und die rechtschaffenen Werke sind diejenigen, die deiner Seele gut tun. Und welche Werke sind, die deiner Seele gut tun? Das sind die Werke, die genau zwei Bedingungen erfüllt haben. Die erste Bedingung ist, dass sie für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden. Und die zweite Bedingung ist, dass sie auf die Art und Weise verrichtet werden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie gemacht hat. Und ganz besonders in Bezug auf die Gottesdienste. Und enttäuscht sein, das heißt der Hölle ausgesetzt, wird ja, wer sie verkümmern lässt. Auf Arabisch Dassaha. Dassa bedeutet eben, so zum Beispiel, dass man das, ist übersetzt worden hier mit verkümmern, aber bedeutet ursprünglich, dass man es sozusagen vergräbt. Ja? Dass man sozusagen diese Seele einstauben lässt, verkümmern lässt, dreckig werden lässt durch die Sünden, die sich auf ihr ablagern. Und deswegen heißt es Dassa, wie gesagt, verbergen oder vergraben. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns diese Regel gegeben hat und 11 Mal dabei geschworen hat, als wollte er dir damit sagen, als wollte er, wir haben nicht vergessen, wir haben gesagt, die Sura ist eine mechanische. Und wenn wir eine mechanische Sura, wenn es eine mechanische Sura ist, dann nicht vergessen, sind die ersten, die dadurch angesprochen sind, die Leute, die Quraysh, die Leute aus Mekka, in erster Linie. Und alle anderen, die auf ihrem gleichen Weg sind, natürlich ebenfalls. Aber das sollen wir nicht vergessen. Die Quraysh sind nämlich die edelste Abstammung. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Volk der Quraysh von allen anderen Völkern erwählt, auserwählt. Und er hat, also das heißt, die Abstammung von Quraysh ist die edelste Abstammung von allen Menschen. Und ebenfalls von den Quraysh hat er die Banu Hashim auserwählt. Und von den Banu Hashim hat er Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Beste von den Besten oder der Edelste von den Edelsten. Und diese Quraysh werden angesprochen mit diesen Ayat, so als wollte Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sagen, eure Abstammung und eure Herkunft wird euch vor Allah subhanahu wa ta'ala nichts nützen. Das Einzige, was euch nützen wird, ist der Iman und die rechtschaffene Tat. Oder anders ausgedrückt, dass ihr eure Seele läutert und reinhält und dass ihr sie nicht verkümmern lässt. Und die erste, oder besser gesagt, die gefährlichste Art, wie man seine Seele verkümmern lässt, ist der Schirk, ist die Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala. Und die beste Art, seine Seele zu reinigen, ist durch den Tawhid, durch La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Nachdem wir diese Regel von Allah subhanahu wa ta'ala gelernt haben, und nachdem wir diese Regel betont hat, wie gesagt, durch diese 11 Schwüre, stellen wir uns jetzt die Frage, was passiert denn mit jemandem, der seine Seele verkümmern lässt? Gibt es ein Beispiel aus der Geschichte, das man den Quraysh geben kann und auch den anderen Menschen, sodass sie erkennen, das Ergebnis, das Ende von Menschen, die ihre Seele haben verkümmern lassen? Und die Antwort lautet, dafür gibt es zahlreiche Beispiele aus der Geschichte. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Quraysh die Geschichte von Thamud auserwählt oder gewählt. Warum? Weil die Thamud ist ein, die sind ein Volk, das die Quraysh sehr gut kannten und deren Geschichte sie kannten. Das hat sich rumgesprochen. Man sagt, dass die erst die Ad waren, dann die Thamud und danach Ibrahim und so weiter und so fort. Und irgendwann mal, wie gesagt, die Leute der Quraysh. Aber diese Geschichten, die sich abgespielt haben von den Leuten Thamud, haben sich rumgesprochen und die Leute wussten, was dort damals geschehen war. Und deswegen gehört es zu den beeindruckendsten Arten, wie man jemanden überzeugen kann, indem man ihm geschichtliche Fakten vor Augen legt, die er nicht leugnen kann. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gemacht hat. Das Volk der Thamud, Allah sagt es, die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Al-Quran Al-Karim über das Volk der Thamud an zahlreichen Stellen berichtet. Und sie haben in einer Ortschaft gelebt, die Hijr heißt. Und sie befindet sich im Nordwesten Arabiens. Und der Prophet oder der Gesandte Allahs, der zu ihnen entsandt worden war, war der Prophet Salih alayhi salatu wassalam. Und er ist einer der arabischen Propheten gewesen. Und Allah sagte an mehr als einer Stelle im Koran, dass er Salih alayhi salatu wassalam zum Volk Thamud entsandt hat. Und wie auch jeder andere Gesandte hat Salih alayhi salatu wassalam die Aufgabe gehabt, die Leute von Thamud zu La ilaha illallah aufzurufen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wir haben sehr wohl in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt oder einen Gesandten zu ihnen geschickt, der zu ihnen sagt, dient Allah und meidet die Götzen. Und auch das Volk der Thamud war ein Volk, das dem Schirk verfallen war. Und deswegen passt das Beispiel, weil die Quraysh genau in die gleichen Fußstapfen treten von den Thamud. Und die Quraysh aus Barmherzigkeit von Allah werden jetzt vorgewarnt, wenn ihr so weitermacht, wird mit euch das Gleiche geschehen wie den Thamud. Und das habe ich euch schon bewiesen und ihr kennt diese Geschichten. Und der Prophet Salih oder der Rasul Salih alayhi salatu wassalam, Allah hat ihn als Rasul bezeichnet, Rasulullah, hat ihnen diese Botschaft von La ilaha illallah auferlegt. Und das Einzige, was er ihnen verlangt hat, ist, dass sie Allah alleine anbeten sollen. Liebe Geschwister, die Sünden sind verschiedenartig. Bei manchen Sünden, man kann mehr oder weniger verstehen, warum ein Mensch eine Sünde begeht. Weil in ihm gibt es ein Gefühl der Lust, eine bestimmte Sünde zu begehen. Wie eine Person, die zum Beispiel Glücksspiele macht. Ja, das erweckt in ihm Glücksgefühl, zumindest. Also man kann irgendwie noch nachvollziehen, warum er diese Sünde begeht. Aber beim Schirk, es gibt keine Art Glücksgefühl. Der Schirk ist eine reine Ungerechtigkeit und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Weil Allah als Schöpfer von allem verdient die Anbetung ganz alleine. Und wieso erniedrigst du dich vor jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala? Wieso gibst du Allahs Recht jemand anderes? Das ist die große Ungerechtigkeit. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun azim. Er sagte, wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk niemals verzeiht. Aber alle anderen Sünden, es kann sein, er verzeiht. Und gemeint ist natürlich ohne Taube. Ja? Ansonsten, wer sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet, Allah nimmt seine Reue an für jede Sünde, die er gemacht hat. Sowohl für den Schirk, als auch für alle anderen Sünden. Aber der Schirk hat eine besondere Position. Es ist die schlimmste Sünde, die überhaupt vorstellbar ist. Und dieser Sünde sind die Thamud verfallen, wie viele andere Völker ebenfalls. Und als Salih alayhi salatu wassalam zu ihnen kam, hat er zu ihnen gesagt, sagt La ilaha illallah. Und sie haben ihm gesagt, warum sollen wir das machen? Plötzlich kommst du mit dieser Botschaft. Vorher, du warst in Ordnung. Und jetzt plötzlich bist du, wir glauben, du bist einem Zauber versetzt worden. Und das war immer der gleiche Vorwurf, den sie den Propheten Salih gemacht haben, den sie auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht haben. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann sagt man Zauberei. Weil Zauberei im Sinne von Hokus Pokus ist meistens eine Sache, deren Ursache man nicht kennt. Sihr heißt auf Arabisch Sihr, weil die Ursache für diesen Sihr unbekannt ist für die meisten Leute. Okay? Und deswegen sagt man einfach Sihr, weil die meisten Leute haben eh keine Ahnung, was es ist. Und das ist sozusagen das Totschlagargument meistens. Und deswegen hat man das auf die Gesandten angewandt. Und auch auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hat erst auch gesagt, verrückt. Aber verrückt klappt nicht, weil er ist nicht verrückt. Weil ein Mensch, der verrückt ist, redet nicht so. Das wissen alle Menschen. Aber Sihr, die meisten kennen das nicht. Also haben sie gesagt, er ist ein Sahir. Und auch Thamud und auch Salih alayhi salatu wassalam wurde der gleichen Sache bezichtigt. Sie haben gesagt, du bist ein Lügner. Und sie haben seine Botschaft verworfen. Allah sagte dir, Thamud, erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. Das heißt, dadurch, dass At-Turyan, At-Tara heißt er, seine Grenzen überschreiten. Sie haben ihre Grenzen vollkommen überschritten durch ihren Schirk, durch ihre Sünden, die sie begangen haben. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie diese Sünde verleugnen. Denn, liebe Geschwister, auch die Nicht-Muslime sind unterschiedlicher Art. Manche von ihnen, sie wollen die Wahrheit. Und sie sind diejenigen auch, für die Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen öffnet. Aber andere von ihnen, sie wollen die Wahrheit nicht haben. Und deswegen ihre Auflehnung, ihre Ungehorsamkeit Allah gegenüber, ist der Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen auch nicht leitet. Sie haben also durch den Kufr und den Schirk ihre Grenzen überschritten und sie haben Salih alayhi salatu wassalam als Propheten verleugnet. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns sinngemäß an anderer Stelle Folgendes. Und was ich sage, ist die Zusammenfassung dem, was Gelehrte wie Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala und andere Ulama erwähnt haben in Bezug auf das Volk von Thamud. Das Volk von Thamud, ich habe gesagt, das ist die Ortschaft von Hijr. Heutzutage nennt man diese Ortschaft Mada'in Salih. Das heißt, die Städte Salihs. Und diese Städte, liebe Geschwister, sind bis an den heutigen Tag vorhanden. Ja? Und die Leute besuchen sie regelmäßig. Und diese Ortschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Kraft gegeben, ihre Wohnungen und Schlösser und Häuser aus den Bergen auszuhöhlen. Ja? Und deswegen, wenn man da hingeht, und auch wenn man das im Internet anschaut, sieht man, dass ihre Häuser in den Bergen drin sind. Ja? So eine Macht hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben. Und das Volk der Thamud hat den Propheten Salih herausgefordert. Sie haben zu ihm gesagt, wenn du ein wirklicher Prophet bist, dann beweis es. Und er sagt, ja, wie soll ich es euch beweisen? Und sie sagten, und das ist immer das gleiche Problem. Die Leute denken, dass der Prophet irgendwelche Wunder vollbringen kann. Der Prophet ist ein Gesandter Allahs. Der Prophet ist jemand, der die Botschaft Allahs übermittelt. Er ist ein Botschafter. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Wie dem auch sei, sie haben zu ihm gesagt, du sollst uns eine Kamelstute hervorbringen. Und diese Kamelstute sollst du aus diesem Felsen, den du vor dir sehen kannst, erscheinen lassen. Aus dem Felsen soll diese Kamelstute rauskommen. Und sie soll im 10. Monat schwanger sein. Und sie haben ihm die Eigenschaften vorgegeben, wie diese Kamelstute aussehen soll. All dies ist für Allah subhanahu wa ta'ala kein Problem. Aber ihr Unglaube und ihr falscher Glaube an Allah, sie dachten, Allah subhanahu wa ta'ala wäre nicht dazu imstande. Wie dem auch sei, der Salih hat zu ihnen gesagt, wenn ich das mache, glaubt ihr dann an mich? Und glaubt ihr dann an die Botschaft? Sie sagten, ja, wenn du das machst, glauben wir daran. Und Salih alayhi salam, wie die Gelehrten erwähnt haben, hat sich zurückgezogen und hat sich Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt im Gebet. Und hat ihn angebetet und hat sich vor ihm niedergeworfen und hat ihn inständig darum gebeten, dass er dieses Zeichen in den Thamud gebe. Es gibt nur ein Problem, wenn Allah subhanahu wa ta'ala solch ein Gebet erhört für solch einen Propheten. Denn mehr als ein Prophet hat Allah subhanahu wa ta'ala um ein Wunder für sein Volk gebeten. Wir kennen das aus der Geschichte von Salih, alayhi salatu wassalam. Wir kennen das aus der Geschichte von Isa, alayhi salatu wassalam, mit dem Tisch, mit dem Abendmahl, oder mit dem Mahl, besser gesagt, nicht Abendmahl, Mahl. Das ist ein Tisch mit Essen, was Allah subhanahu wa ta'ala vom Himmel herabgesandt hat. Und wir kennen es auch von Muhammad sallallahu alayhi wasallam, der auch Allah azza wa jal darum gebeten hat, dass der Berg As-Safa in Gold umgewandelt wird für die Quraysh, damit sie glauben. In den ersten beiden Geschichten, die Propheten haben Dua gemacht und Allah hat ihnen gegeben, was sie wollten. In der dritten Geschichte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet hat es nicht gemacht. Er hat zwar Dua gemacht und danach hat er doch darauf verzichtet. Und der Grund ist, weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala solch ein Wunder einem Propheten gibt, dann haben die Menschen genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie glauben und sie sterben in diesem Glauben. Oder sie verweigern den Glauben, obwohl sie dieses Wunder gesehen haben. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten, noch bevor sie es gedacht haben. Das heißt, er wird sie vernichten aufgrund der Leugnung dieses Wunders. Vorher, wie war es vorher? Vorher, die Menschen haben Zeit. Bis sie sterben, haben sie Zeit zu entscheiden, ob sie glauben oder ob sie nicht glauben. Aber wenn Allah solch ein Wunder gibt, es gibt kein Entrinnen. Entweder du glaubst jetzt oder du bist für immer und ewig verdammt. Und das kennen wir aus der Geschichte von Isa alayhi salatu wassalam. Allah sagt es ganz klar im Koran. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Er sagte, wer danach leugnet, den werde ich mit einer Strafe strafen, mit dem ich keinen anderen der Weltenbewohner strafen werde. In der Geschichte von Thamud war es ähnlich. In der Geschichte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde vor die Wahl gestellt. Jibril hat ihm gesagt, wenn du willst, Allah erhört dein Dua. Aber das Problem wird sein, wenn sie leugnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf verzichtet und hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass mein Volk vernichtet wird. Ich möchte, auch wenn sie nicht glauben, vielleicht wird Allah aus ihren Nachkommen gläubige Menschen hervorbringen, die Allah als einzigen alleine anbeten. Und das ist das, was geschehen ist. Und die Leute von Makkah, alhamdulillah, sagen Muslimen. Beim Volk von Thamud, sie haben darauf bestanden und sie wollten das Zeichen. Und Salih alayhi salatu wassalam hat Allah darum gebeten. Und an dem besagten Tag, zu der besagten Stunde, haben sie sich getroffen und Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, hat dieses Wunder vollbracht. Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass der Felsen, auf den sie gezeigt haben, zerbrochen ist und daraus ist tatsächlich eine Kamelstute. Stute auf Deutsch ist eine, auf Arabisch Naqa, ist die weibliche Form des Kamels, ja. Und die weiblichen Kamele sind viel wertvoller als die männlichen, weil die weiblichen, die bringen die Nachkommenschaft. Von den weiblichen, auf wie dem auch sei, diese Kamelstute, wie sie es wollten, mit den Eigenschaften, sie war schwanger, weil die schwangere Kamelstute ist noch wertvoller als die andere. Sie kam hervor, aus dem Felsen heraus. In dem Moment haben manche Salih geglaubt. Und sie sind ihm gefolgt. Und das waren die Freunde von Salih, seine Sahaba, wenn man so will. Andere von ihnen, sie haben nicht geglaubt. Und sie haben das geleugnet. Und ihr wisst, das Totschlagargument, er gehört bis ein Zauberer. Okay? Was ist dann passiert? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen durch diese Kamelstute eine Prüfung auferlegt. Diese Prüfung lautete, dass diese Kamel, sie hatten ein Brunnenwasser. Und ihr wisst, das Wasser in der Wüste ist wertvoll. Und das Brunnenwasser ist manchmal wenig. Wenn es aufgebraucht wird, dauert es eine gewisse Zeit, bis das Wasser sozusagen vom Grundwasser nachrückt. Und deswegen, diese Kamelstute, wenn sie getrunken hat, dann konnten sie erst am nächsten Tag wieder davon trinken. Insofern war es eine Abwechslungs, war es eine Sache, also sie haben sich abgewechselt. Die einen haben am ersten Tag getrunken und die anderen haben am nächsten Tag getrunken. Also die Kamelschütter haben einen Tag getrunken und dann konnten sie erst am nächsten Tag trinken. Und sie mussten dann entweder so viel Wasser schöpfen, bis sie, sodass sie zwei Tage genug hatten, oder manche Tafsir-Gelehrten sagen, sie haben einen Tag vom Wasser getrunken und einen Tag von der Milch getrunken, die das Kamel ihnen gegeben hat. Wie dem auch sei, es hat nicht lange gedauert, ich fasse die Geschichte ein bisschen kürzer zusammen, es hat nicht lange gedauert, bis sie sich 9 an der Zahl, wie Allah im Koran erwähnt hat, versammelt haben und sie haben sich entschieden, was soll diese Kamelstute, wir wollen unseren Brunnen für uns haben und was Salih erzählt ist Quatsch und wir werden diese Kamelstute töten. Und dann soll Salih ruhig seine Strafe bringen, die er uns versprochen hat. Denn Salih hat zu ihnen gesagt, alayhi salam, wenn ihr dieser Kamelstute irgendetwas antut, seid gewiss, danach kommt die Strafe zu euch. Die Strafe wird euch nahe ereilen. Adabun Qarib hat er zu ihnen gesagt. Es wird eine nahe bestehende Strafe. Die Strafe wird sehr bald dann kommen. Macht es nicht. Und sie haben sich irgendwann mal entschlossen, es zu machen. Nachdem mittlerweile die Tafsir heißt, die Kamelstute auch ihr Kind schon zur Welt gebracht hat. Sie haben das kleine Kamel geschlachtet. Sie haben die Kamelstute an sich ebenfalls getötet. Sie sind zu Salih gegangen und sie haben zu ihm gesagt, wir haben sie getötet. Er sagt, was habt ihr getötet? Er sagt, die Kamelstute. Er sagt, ihr habt die Kamelstute Allahs getötet. Allah hat sie bezeichnet als Naqat Allah. Das ist die Kamelstute Allahs. Und ihr wisst, wenn Allah sich etwas selbst zuschreibt, dann ist es etwas Besonderes. Wir sagen, Baytullah, das Haus Allahs. Das Haus ist nicht ein Teil von Allah, aber es wird Allah zugeschrieben, weil es eben diese große Stellung hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr habt die Kamelschute Allahs getötet, ich habe euch doch gesagt, eure Strafe wird zu euch kommen, wie ihr es macht. Und sie haben zu ihm gesagt, Itina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Bring uns doch, was du uns angedroht hast, wenn du wirklich ein Gesandter bist. Salih sagte zu ihnen, Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, dhalika wa'dun ghayru makdub. Er sagte zu ihnen, genießt es in euren Städten noch genau 3 Tage, das ist ein Versprechen, das nicht erlogen ist. In diesen 3 Tagen, Allahu A'lam, wie sie sich gefühlt haben, diese Menschen, nachdem diese Strafe ihnen angedroht war. Die einen hatten Angst, die anderen haben gesagt, es stimmt überhaupt nicht, was er gesagt hat. Nach einer gewissen Zeit, innerhalb der 3 Tage, haben sie gesagt, wisst ihr, was wir machen? Bevor Salih, dieser Zauberer, uns diese Strafe bringt, wir töten ihn. Also statt, dass sie in diesem Moment jetzt tauber machen und sich Allah Reue zuwenden, auf dass Allah diese Strafe von ihnen abwehrt, sie wollen den Gesandten Allah auch noch töten. Und sie haben sich versammelt, diese 9, und sie wollten zum Propheten gehen. Und sie haben sich erstmal getroffen, sie haben gesagt, wir gehen hin, wir töten ihn. Und wenn man uns dann fragt, wir sagen, wir waren nicht dabei, als er getötet wurde. Das war's. Allah sagte über diese Angelegenheit, sie schmiedeten einen Plan, aber auch wir schmiedeten einen Plan. Und Allah sagte über sich selbst, und wir sind der beste Planschmied. Oder er sagte in einer anderen Ayah, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sie schmiedeten einen Plan, auch wir schmiedeten einen Plan, und sie bemerkten es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese 9, die den Propheten Salih töten wollten, noch vernichtet, bevor das Volk Thamud. Er hat auf sie eine Steine vom Himmel herabgesandt, wie er mit Abraha gemacht hat und den Leuten des Elefanten. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese 9 getötet und so wussten die anderen, dass die Strafe wirklich kommen wird. Und so wussten die anderen, dass diese Strafe nach 3 Tagen sie wirklich ereilen wird. Nach 3 Tagen haben sie sich zurückgezogen in ihre Wohnstätten und haben auf diese Strafe gewartet. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns 2 Strafen, die sie überkommen hat. Einmal war es ein Erdbeben von unten und einmal ist es Jibril alayhi salatu wassalam gewesen, der einen Schrei hat losgelassen und so waren sie in ihren Häusern auf ihren Knien niedergestreckt. Das heißt, sie waren getötet worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in dieser Ayah, er sagt, فَسَوَّاهَا, das heißt, übersetzt wurde es und so ebnet er über ihnen die Erde ein. Ja. Und kann sein, dass damit gemeint ist, dass nachdem er sie getötet hat, sie sind praktisch vor Schreck niedergefallen auf ihre Knien und sind gestorben, weil wenn ein Engel einen Schrei ablässt, Allahu A'lam, kein Mensch übersteht das. Und die Erde, wenn sie sich bebt, ihr wisst, beim Sand, sie macht wieder alles glatt und gerade. Und so waren sie sozusagen im Erdboden versunken und gestorben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat niemanden von ihnen übrig gelassen, außer dass es heißt, dass eine Frau sich hat retten können von diesem Volk. Allahu a'lam. Vielleicht war sie eine Gläubige und sie hat sie war keine Gläubige. Sie hat sich erretten können bis zum nächsten Dorf und hat ihnen erzählt, was dort geschehen war, und dann ist sie dort gestorben, ebenfalls durch eine Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat sich die Geschichte auch weitergetragen an die Leute bis zur Zeit der Quraysh. Allah beschreibt diese Angelegenheit und er sagte, als der Unseligste von ihnen sich erhob. Der Unseligste, auf Arabisch heißt es, إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا, was darauf hinweist, dass man ihn losgeschickt hat. Und deswegen hat die Strafe alle ereilt, weil sie haben ihnen gesagt, mach du es, ja, und sie waren damit einverstanden. Und wenn jemand einverstanden ist, dann ist er einer von ihnen. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat die Kinder Israels in Medina angesprochen und ihnen sie erinnert an Wohltaten und Sünden, die ihre Vorväter begangen haben. Warum? Weil sie gehören zu ihnen, weil sie sich zu ihnen bekennen und sie das als gut empfinden, was sie gemacht haben. Und deswegen sagen wir auch, wenn ein Mensch auch kein Kufr begeht, aber ist damit zufrieden, dann ist er ebenfalls Kafir zu ihnen, gehört dazu zusammen. Ja? Weil das eben eine Angelegenheit des Herzens ist. Und Allah sagte, als der Unseligste von ihnen sich erhob. Der Unseligste heißt Qidar. Qidar oder Qudar ibn Salif. Als der Unseligste von ihnen sich erhob, er ist derjenige, der die Sehnen des Kamels durchgeschnitten hat. Man hat das gemacht, damit das Kamel nicht wegläuft. Ja? Früher hat man das gemacht in der vorislamischen Zeit, weil ein Kamel, wenn man es, wenn man sich ihm nähert, kann sein, gibt einem, ich sage, ein Kamelkuss. Ja? Man sagt Pferdekuss, vielleicht ein Kamelkuss. Und damit das nicht geschieht, hat man ihm einfach die Sehnen durchgeschnitten und dann fällt es nämlich auf seine Knie nieder und dann hat man es eben geschlachtet. Oder erstochen, je nachdem. Als Allah sagte, Allahs Gesandter Salih a.s. sagte zu ihnen, Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Das heißt, achtet darauf, dass ihr der Kamelstute Allahs nichts antut und gebt ihr ihre Trinkzeit, die Allah für sie subhanahu wa ta'ala reserviert hat. Ein Tag für euch, ein Tag für sie. Und lasst sie in Ruhe trinken. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge in Bezug darauf, dass das eine Kamelschute ist, die Allah subhanahu wa ta'ala als Wunder gebracht hat und als Beweis für die Wahrhaftigkeit dieses Propheten Salih alayhi salatu wassalam. Und so schnitten sie ihr die Sehnen durch, auf Arabisch Aqara. Und heutzutage wird Aqara verwendet auch allgemein für Schlachten im weitesten Sinne. Wobei gemeint ist in erster Linie, dass man das Kamel an seinen Händen so verletzt, dass es auf seine Knie niederfällt. Und warum haben sie es gemacht? Weil sie wollten alle Tage für sich allein haben. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder. Allah subhanahu wa ta'ala sandte auf sie, wie gesagt, den Schrei und ebenfalls das Beben. Und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Und nach einer anderen Übersetzung, فَسَوَّاهَا, kann auch bedeuten, dass er sie alle gleich behandelt hat. Das heißt, die Großen und die Jüngeren, die Männer und die Frauen, alle haben die gleiche Strafe bekommen, weil sie alle da mitgewirkt haben mit dieser Sünde. Alle haben mitgewirkt. Und nicht nur diejenigen sozusagen, die die Tat letztendlich durchgeführt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der letzten Aya, und er fürchtet die Folge davon nicht. Und er fürchtet nicht die Folge davon. Damit ist in erster Linie, also wie es das hier heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Gibt auch andere Ansichten dazu, aber wir sagen, damit ist Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Allah azza wa jal, im Gegensatz zu Menschen, er braucht die Folgen seiner Tat nicht zu fürchten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala muss sich vor niemanden rechtfertigen. Und deswegen braucht man nicht denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala davor zurückschreckt, einem Menschen das anzutun, was er verdient, sondern Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Und deswegen müssen wir Taqwa haben. Und Taqwa bedeutet, dass man sich vorsieht, dass man sich beschützt, dass man Präventionen macht, dass man Vorsichtsmaßnahmen trifft, damit Allahs Zorn nicht über einen kommt. Denn wenn Allahs Zorn über einen kommt, gibt es niemanden, der den Zorn Allahs abwenden könnte. Aus dieser Sura, liebe Geschwister, in der letzten Ayah heißt es, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. In einer anderen Qira'a von Nafi' ibn Amr und Abu Ja'far heißt es, فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Was man übersetzen würde mit, und so fürchtet er die Folgen davon nicht, statt und er fürchtet die Folgen davon nicht. Und alles ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert worden. Aus dieser Sura lernen wir zusammengefasst mehrere Dinge, unter anderem die folgenden drei. Und zwar, die Errettung des Menschen im Jenseits erfolgt nicht durch seine Abstammung, nicht durch seine Nationalität, nicht durch sein Geld, nicht durch sein Ansehen, das er in diesem Leben genießt, und nicht durch seine Kinder, sondern ganz einzig und ganz alleine durch die Reinigung seiner Seele. Tazkiyatun Nafs. Und das erste ist At-Tawhid. Und das letzte, was man machen darf, um seine Seele, damit man seine Seele nicht beschmutzt, ist der Schirk. Und die zweite Angelegenheit, die Warnung davor, in Sünden zu übertreiben, denn die Sünden, sie führen zum Verderben und zum Verkümmern der eigenen Seele, auch wenn man es mit eigenen Augen nicht sehen kann. Aber diejenigen Menschen, die viel sündigen, sie sind die Letzten, die sich ermahnen lassen. Und diejenigen, die ein sauberes Herz haben, sie sind diejenigen, deren Herzen erschüttert werden, wenn Allahs Name gedacht wird. Und die dritte Nutzen für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam speziell und für jeden Menschen, der in seine Fußstapfen tritt, ist der folgende, dass diese Geschichte ist ein Trost für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass genauso wie Salih alaihi salatu wasallam der Lüge bezichtigt wurde und sein Volk vernichtet wurde, O Gesandter Allahs, ebenfalls kann es dir geschehen, deswegen siehe dich vor und siehe in Propheten Salih ein Vorbild. Und jeder weiß, dass wenn man nicht der Einzige ist, der getroffen ist, dann tut es einem nicht so sehr weh. Und man sagt auf Deutsch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Höllenbewohner, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Sinngemäß, es wird euch nichts nützen am heutigen Tag, da ihr ungerecht wart, dass ihr euch die Strafe teilen werdet. Bei den Höllenbewohnern gilt diese Regel, geteiltes Leid ist halbes Leid, überhaupt nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch dafür bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch im Glauben an Allah und alle seine Gesandten sterben lassen und auch zusammen versammeln lassen mit ihrem Qiyamah, mit Salih alayhi salatu wassalam und den anderen Propheten, die alle unsere Vorbilder sind, den ersten, der zu imstande ist, den ersten, den wir darum zu bitten haben, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.